Dies sind unsere Themen. Online zur sauberen Stadt, Spatenstich für Südumgehung und HSG vor letztem Heimspiel. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Für Sie am Mikrofon Philipp Moritz. Die Aktion Saubere Stadt sorgt für Ordnung per Mausklick. Bei Schäden, Behinderungen oder Verschmutzungen im Landkreis Nienburg können Bürger durch Online-Angabe von Ort und Zeit die jeweilige Art des Schadens lokalisieren. Der Sachbearbeiter der Stadt Nienburg kann dann entscheiden, an wen der Fall weitergeleitet wird. Das Ziel der Kampagne sei es, Bürger in die Pflege des Stadtbilds mit einzubeziehen, so Friedhelm Meyer-Leseberg von der Stadt Nienburg. Gestern fiel der erste Spatenstich für die Nienburger Südumgehung. Seit 2009 beschäftigt dieses Thema Politik, Verwaltung und die Planungsbüros. Mitte 2018 soll das Bauprojekt für die ca. 3 Kilometer lange Straße dann endlich abgeschlossen sein. Nienburgs Bürgermeister Henning Onkes freut sich nach 6 Jahren Planungszeit über den Baubeginn. Wenn man so lange daran gearbeitet hat und die 6 Jahre sind ja, wenn man so will, der engere Planungszeitraum. Wir sind ja eigentlich schon seit 2 Jahrzehnten am Thema Südring dran. Und dann ist es natürlich auch ein Meilenstein, jetzt wirklich mit dem Spatenstich zu signalisieren, es geht los. Der Umwelt-, Bau- und Planungsausschuss der Gemeinde Eistrup tagt am Montag, den 14. Dezember um 18 Uhr öffentlich im Rathaus. Diskutiert wird über die Anschaffung einer Wasserspielanlage für den Spielplatz Laubaner Straße, den Ausbau des Weißdornwegs sowie die Erschließung des Gewerbegebiets Stöckkämpe. Zudem beraten die Politiker die Haushaltssatzung für das Jahr 2016 und das Investitionsprogramm bis 2019. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Für die Oberliga-Handballer der HSG Nienburg steht am Samstagabend das letzte Heimspiel 2015 an. Die Nienburger um Trainer Dirk Pauling stehen aktuell auf dem 4. Tabellenplatz, kassierten am vergangenen Wochenende erst die 3. Saisonniederlage. Der Gegner heißt nun Eintracht Hildesheim 2 und steht mit nur 5 Punkten im Tabellenkeller. Pauling versucht, den Gegner einzuschätzen. Es wird eine bunte Tüte werden, denke ich. Man weiß nie, wie viel von der ersten mitkommen. A-Jugendliche werden auf jeden Fall dabei sein, weil das ja auch eine Ausbildungsmannschaft ist. Und die Ergebnisse sagen halt, dass sie sicherlich, wenn sie komplett spielen, sehr, sehr viele Punkte holen können. Und wir werden sehen, was am Samstag uns erwartet. Die HSG geht dennoch als klarer Favorit in diese Partie. Anstoß ist um 19.30 Uhr in der Mehrbachhalle. Danke, Philipp. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.